Der erste Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei ging am 25. Dezember erfolgreich zu Ende. Um die Tagung vom dritten Tag zu leiten, die bei der Umgestaltung der ganzen Partei und der gesamten Gesellschaft getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus und bei der konsequenten Durchsetzung der auf dem 7. Parteitag der PDAK gestellten grandiosen Aufgaben von großer Bedeutung ist, erschien der Vorsitzende der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un in der Pyongyanger Sporthalle. Unter seiner Leitung wurde die Tagung fortgesetzt. Auf dem Kongress erwähnten die Redner ihre Erfolge und Erfahrungen dabei, unter der Führung der Partei der Arbeit Koreas, die den aufopferungsvollen Dienst am Volk für ihre Existenzweise und den revolutionären Parteistil hält, die einmütige Geschlossenheit, das Fundament der koreanischen Revolution solid zu festigen und die Funktion und Rolle der Parteiorganisationen zu erhöhen. Auf dem Kongress wurden die Fehler und Abweichungen bei der Arbeit einiger Grundorganisationen der Partei kritisiert und die Maßnahmen zu deren Überwindung ergriffen. Auf dem Kongress wurden die Erfolge, Erfahrungen und wesentlichen Fehler bei der Arbeit der Hauptgrundorganisationen der Partei tiefgründig analysiert und bilanziert und die Maßnahmen zur allseitigen Verstärkung ihrer Funktion und Rolle eingehend besprochen. Der Vorsitzende der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-un, zog eine Schlussfolgerung und hielt dann eine Schlussrede.